Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 493 an Schiller. Indem ich ihren Boten erwarte, so finde ich, dass ich sie noch einmal aufmuntern sollte, herüberzukommen, wenn sie es mit dem Almanach und dem Gange seines Drucks einigermaßen einrichten können, denn erstens ist das leidige Wetter, das noch eine Zeit lang anzuhalten droht, im Garten weniger genießbar als in einem vielzimmerigen Hause. Zweitens wird sie der Theaterbau unterhalten. Drittens geht am Freitag das komplette Stück der Propyläen weg, zu dem sie ihren Segen erteilen sollten. Viertens wird zu dem neuen Anstalt gemacht, zu welchem ihr Rat sehr erfreulich wäre. Fünftens sind allerlei naturhistorische Observationen in Bewegung, wovon die Resultate sie auch gewiss erfreuen werden, und was ich noch alles sie zu verleiten sagen könnte. Beherzigen sie übrigens ihren Vorteil und ihre Bequemlichkeit. Bringen Sie aber, wenn Sie kommen, den Wallenstein mit, denn wir müssen viel auf einmal tun. Wie die Sache mit dem Theater gegenwärtig steht, kann ich nicht weg. Leben Sie recht wohl und entschließen Sie sich, womöglich auf das Kürzeste. In 14 Tagen stehen die Sachen so, dass ich wieder nach Jena gehen kann und bis zu Ende Septembers bleibe. Leben Sie recht wohl und tun Sie, was möglich ist. Weimar am 27. August 1798. G.